Erster die Prophetenjünger sagten zu Elisa, dass der Raum, in dem sie sich mit ihm trafen, mittlerweile viel zu klein für sie geworden sei. Zweiter sie baten ihn, zum Jordan gehen zu dürfen, damit jeder einen Balken holen und sie dort einen größeren Wohnort bauen könnten. Dritter einer von ihnen bat Elisa höflich, sie zu begleiten, woraufhin er antwortete, dass er gerne mit ihnen mitgehen würde. Vierter er ging also mit ihnen zum Jordan, und als sie dort ankamen, begannen sie sofort damit, Bäume für den Bau zu fällen. Fünfter während einer der Männer einen Baum fällte, fiel das Eisen seiner Axt ins Wasser, woraufhin er erschrocken rief, ach, mein Herr, die Axt war nur geliehen, sechs. Der Mann Gottes fragte ihn, wohin das Eisen gefallen sei, und nachdem er die Stelle gesehen hatte, warf er ein Stück Holz hinein, so dass das Eisen an der Oberfläche schwamm. Siebte Elisa sagte zu ihm, hol es dir jetzt heraus, woraufhin der Mann danach griff und das Eisen sicher aus dem Wasser nahm. Achter als der König von Aram Krieg gegen Israel führte, besprach er sich mit seinen Dienern und legte fest, an welchen Orten sie sich im Hinterhalt verstecken sollten. Neunte Elisa schickte jedoch eine Nachricht an den König von Israel und warnte ihn davor, an diesen Orten vorbeizuziehen, weil dort die Aramäer warteten. Zehnter der König von Israel schickte daraufhin Boten zu den genannten Orten, um die Warnung zu prüfen, und blieb so mehrmals vor den Angriffen geschützt. Elfter der König von Aram war über diese Vorfälle sehr beunruhigt, weshalb er seine Diener rief und fragte, wer von ihnen ihn an den König von Israel verrate. Zwölfter einer seiner Diener antwortete, dass kein Verräter unter ihnen sei, sondern dass der Prophet Elisa dem König von Israel sogar die Worte erzähle, die er in seinem Schlafzimmer spreche. 13. Der König befahl seinen Leuten, Elisa zu suchen, damit er ihn gefangen nehmen könne, und bald erhielt er die Nachricht, dass Elisa in Dothan sei. 14. Daraufhin schickte er eine große Armee mit vielen Pferden und Wagen dorthin, die die Stadt während der Nacht heimlich umzingelten. 15. Als der Diener des Propheten am nächsten Morgen früh aufstand, sah er das Heer um die Stadt und rief verzweifelt, O weh, mein Herr, was sollen wir jetzt tun? 16. Elisa antwortete ihm ruhig, fürchte dich nicht, denn die Macht, die auf unserer Seite steht, ist viel größer als ihre Armee. 17. Dann betete Elisa, dass Gott dem Diener die Augen öffnen möge, und plötzlich sah der Diener, dass der ganze Berg um Elisa herum voll von feurigen Pferden und Wagen war. 18. Als die Aramäer angriffen, betete Elisa zu Gott, sie mit Blindheit zu schlagen, und Gott erfüllte seine Bitte, so dass sie nichts mehr sehen konnten. 19. Elisa sagte zu den blinden Soldaten, dass dies nicht der richtige Weg sei, und versprach, sie zu dem Mann zu führen, den sie suchten, woraufhin er sie nach Samaria brachte. 20. Sobald sie in Samaria angekommen waren, bat Elisa Gott, ihre Augen wieder zu öffnen, und sie bemerkten erschrocken, dass sie sich mitten in der Hauptstadt ihres Feindes befanden. 21. Als der König von Israel die Gefangenen sah, fragte er Elisa aufgeregt, ob er sie sofort mit dem Schwert töten solle. 22. Elisa antwortete jedoch, dass er sie nicht töten dürfe, sondern er solle ihnen Essen und Wasser geben, damit sie danach zu ihrem Herrn zurückkehren könnten. 23. Der König bereitete ein großes Festmahl für sie vor, und nachdem sie gegessen hatten, ließ er sie gehen, woraufhin die aramäischen Streifscharen Israel für einige Zeit in Ruhe ließen. 24. Einige Zeit später versammelte Ben-Hadad, der König von Aram, sein gesamtes Heer und begann, die Stadt Samaria vollständig zu belagern. 25. Wegen der Belagerung entstand in Samaria eine so schreckliche Hungersnot, dass selbst wertlose Dinge oder einfache Lebensmittel zu extrem hohen Preisen verkauft wurden. 26. Als der König von Israel eines Tages auf der Stadtmauer entlang ging, rief ihm eine Frau verzweifelt zu und bat ihn dringend um Hilfe. 27. Er antwortete ihr jedoch bitter, dass er ihr nicht helfen könne, wenn Gott es nicht tue, da er weder Getreide noch Wein für sie habe. 28. Dann fragte der König sie nach ihrem Problem, und sie erzählte, dass eine andere Frau vorgeschlagen hatte, ihre Söhne nacheinander zu essen, um zu überleben. 29. Sie berichtete, dass sie ihren eigenen Sohn bereits gekocht und gegessen hatten, aber am nächsten Tag habe die andere Frau ihren Sohn versteckt. 30. Als der König diese schreckliche Geschichte hörte, zerriss er voller Entsetzen seine Kleider, und das Volk sah, dass er darunter ein raues Trauergewand auf der Haut trug. 31. Er schwor wütend, dass Elisa noch am selben Tag sterben müsse, falls sein Kopf danach noch auf seinen Schultern sitzen würde. 32. Während Elisa mit den Ältesten in seinem Haus saß, wusste er bereits, dass der König einen Boten schickte und befahl den Männern, die Tür gegen ihn zu verschließen. 33. Noch während er mit ihnen sprach, kam der König zu ihm und sagte verzweifelt, dass dieses Unglück von Gott komme und er nicht länger auf Hilfe warten wolle.